Fit in Deutsch 1. Hören. Teil 1. Schritt für Schritt. Hi Petra, hier ist Tanja. Weißt du was? Frau Schmidt liegt im Krankenhaus. Sie soll heute ihr Kind bekommen. Sollen wir sie morgen Nachmittag besuchen? Ich bringe Blumen aus meinem Garten mit. Bringst du vielleicht Schokolade mit? Ich komme gegen 13:30 zu dir. Geht das? Bis morgen. Tschüss.